Der Scheiterhaufen. Worte großer Ketzer. Trotz Feuer und Bann sind die Freiheitsrufe der großen Deutschen unsterblich. Herausgegeben von Kurt Eggers. Faksimile der 1942 im Volkschaftsverlag erschienenen Ausgabe, Archivedition Verlag für ganzheitliche Forschung 2007. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2008.